Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Jetzt steht er vor mir, hat den ganzen Tag gejammert wie Sau, dass er nicht interviewt wird, weil er ja nach Japan abhaut. Aber er hat mir jetzt ein Thema genannt, wofür ich ihn auch interviewen werde. Stell dich doch mal ganz kurz vor und sag, worüber wir reden. Hallo, ich bin der Benjamin, auf Twitter Bekelpirat. Der Avatar mit der komischen Sonnenbrille. Ich würde gerne mit dir über die Campus-PiratInnen, ne, mit diesem schönen Sternchen reden. Das ist eine Initiative, die ich zusammen mit anderen Piraten aus ganz Deutschland, mit dem Mike Kast aus Köln, mit dem Jan-Sören Klebach auf Twitter Serien aus Mainz gestartet habe. Es geht darum, hochschulpolitisch engagierte Studierende, die sich in ihren politischen, in ihrer politischen Färbung den Piraten nahe sehen, zu vernetzen, da gemeinsam Aktionen zu starten und ja, einfach eine Stimme in der Hochschulpolitik sein, so wie es das von den Grünen, von den Linken, von der SPD, sogar von der CDU, von all diesen anderen Vereinen gibt. Das wollen wir bei uns auch starten. Das Gründungstreffen soll noch 2013 stattfinden. Ja, wir hoffen, dass da sehr, sehr viele hochschulpolitisch interessierte Studierende Piraten mitmachen. Wir setzen uns dafür ein, dass an allen Hochschulen, wo es Interessierte gibt, Piratenhochschulgruppen gegründet werden. Habt ihr schon mit den vorhandenen Piraten Universitätsgruppen gesprochen? Ja, es gibt die AG Studentenverband. Da ist das Ganze so ein bisschen rausgekommen. Fakt ist nun mal, dass eine Arbeitsgruppe einer Partei nicht das ist, was wir suchen, nicht das ist, was wir brauchen. Weil das hochschulpolitische Gewicht oder die hochschulpolitische Vertretung von Studierenden nun mal sehr stark in solchen Interessenverbänden, parteinahen Interessenverbänden, muss man ehrlicherweise sagen, stattfindet. Also wollt ihr im Prinzip einen Dachverband für Hochschulgruppen gründen, so verstehe ich es gerade. Ja, richtig. Dachverband für Hochschulgruppen war der ehemalige Arbeitstitel. Wir haben uns dann ganz demokratisch und transparent zu zweit darauf geeinigt, dass das Ding CampuspiratInnen heißen soll. Das ist natürlich nur der Arbeitstitel. Der endgültige Name wird dann in unserer Satzung stehen, die auch dank vor allem Mike auch sehr gut ausformuliert ist inzwischen. Den Namen wird dann unsere Gründungsversammlung festlegen. Mhm. Du sagst schon, ihr seid schon dabei, eine Satzung zu schreiben. Habt ihr das irgendwo vorher angekündigt, dass die Leute mitarbeiten können? Weil du sagst ja gerade zu zweit transparent. Das zu zweit transparent lag daran, dass wir auf dieser Mitgliederversammlung des FZS-MV, FZS ist der freie Zusammenschluss der StudentInnenschaften, ein theoretisch überparteilicher Verein, der Studenteninteressen oder Studierendeninteressen so rum in Deutschland vertritt. Auf dieser Mitgliederversammlung waren ich und der Mike und da haben wir sehr viel über dieses Projekt gesprochen, haben uns darauf festgelegt, dass wir beide das auf jeden Fall weiter forcieren wollen. Wir haben natürlich zu jedem Arbeitstreffen über die AG Studentenverband, über ein Wiki, das wir selber gebaut haben quasi, informiert. Wir versuchen schon länger, da Leute dazu zu bekommen. Die Sami aus dem LVNRW war auch schon dabei. Da war ich leider nicht dabei, weil ich mich da eben aufgrund von Japan und anderen Sachen zurzeit ein bisschen rausziehe. Ja, also wir versuchen da möglichst viele Leute zu erreichen, die mit uns mitarbeiten. Satzungsentwurf ist soweit fertig. Wir haben so eine Timeline, mit der wir planen, wann wir was machen, bis hin zur Gründung. Wir haben ganz viel geredet über Vorstandsmodelle, wie man sowas machen kann, abseits von Chef, zweiter Chef, gar kein Chef, Beisitzer. Ne? Mhm. Zurzeit ist das Modell, dass es wahrscheinlich drei SprecherInnen geben wird und zusätzlich eine Person, die verantwortlich ist für Öffentlichkeitsarbeit und eine Person, die für Finanzen verantwortlich ist. Wo trefft ihr euch, wann trefft ihr euch, wo kann ich oder die interessierten Leute weitere Informationen finden? Das Wiki von uns ist zu finden unter wiki.campis, also campis.eu. Wir treffen uns im Mumble, im Raum, also NRW-Mumble, im Raum der AG Studentenverband. Irgendwer bewirft mich mit Dingen. Ich glaub, das ist die Natur. Diese verdammte Natur. Weißt du, das, was hier so draußen ist, was wir Piraten nicht kennen, weil wir nur drin an unserem Rechner sitzen. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich fürchte auch, dass ich mich bei meinem Auslandsaufenthalt in Zukunft stärker mit diesem Natur, hieß das, mit diesem Natur zusammensetzen werden müsse. Ja, bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Wann trefft ihr euch denn? Weil jetzt jeden Tag mal reinzugucken, alle 5 Minuten bringt ja nichts. Unser Standardtermin ist der Sonntag. Wir haben auch eine Campis-Mailing-Liste. bei der ich jetzt leider gestehen muss, dass ich nicht genau weiß, wie man da drauf kommt, weil ich quasi von Anfang an drauf war mit Einrichtung der Mailingliste. Mein Tipp wäre dafür einfach mal den Mike Cast auf Twitter oder persönlich zu kontaktieren. Vermutlich wird sich diese Mailingliste auch im Wiki finden. Man sieht, alles perfekt vorbereitet für diesen Podcast, aber das ist halt so, wenn man es spontan macht. Warum Campis, warum nicht die Piraten-Wiki? Es geht ja eben darum, wir würden ja keinen eigenen Verein gründen, wenn wir der Meinung wären, dass die Ziele, die wir haben, eine Interessenvertretung nicht nur generell von Dollar-Menschen, die eben piratige Interessen vertreten, sondern explizit hochschulpolitische Themen. Da gibt es ja sehr viele Sachen, die zurzeit sehr aktuell sind. Man nehme zum Beispiel, dass Studenten inzwischen mehr zwischen den Stühlen als auf den Stühlen sitzen im Hörsaal. Man kann nehmen, dass es sehr verschiedene Meinungen gibt, wie sich studentische Interessenvertretung gestalten soll. Da gibt es einen Antrag vom RCDS. Der RCDS ist der Ring christlich-demokratischer Studierendenschaften. Man hört schon, das ist die hochschulpolitische Organisation von der CDU und von der CSU. Mhm. Bei diesem Antrag musste ich irgendwie gleichzeitig lachen und in den Tisch beißen. Gibt's davon ein Foto? Entschuldigung, hab ich rausgebracht. Mach weiter. Von dem Tisch oder? Fakt ist, dass zum Beispiel manche Organisationen sagen, wir brauchen eine landesweite oder sogar bundesweite oder sogar EU-weite. Dieser Antrag von Mike Cast zum Beispiel hat es leider nicht ins Europawahlprogramm der Piraten geschafft oder in den Entwurf für ein gemeinsames Wahlprogramm. Vielleicht kommt es noch als Einzelantrag rein. Dass es eine feste Studierendenvertretung gibt. Also tatsächlich so wie im Hochschulgesetz in NRW, das ist ja auch nochmal was, weswegen man auch bundesweite Vernetzung braucht. Es ist noch nicht mal in jedem Bundesland so, dass es ein Studierendenparlament und ein AStA, also einen Allgemeinen Studierendenausschuss, also quasi eine Instanz, die als Ansprechpartner für Studierende gilt. Das gibt es ja noch nicht mal überall und wir wollen quasi ein Studierendenparlament oder... Ich möchte das und das Gründungsteam möchte das auch. Ob es tatsächlich ein Ziel der Campus-PiratInnen wird oder des Dachverbands, wie auch immer er dann heißen mag, das wird sich zeigen. Wir wollen zum Beispiel, dass es sowas auch auf Landesebene gibt. Es gibt quasi Vereine oder lockere Institutionen, die es dafür schon gibt. Wir hätten das natürlich gerne in einer verfassten Form. Also zurzeit gibt es das Landesastentreffen. Das ist witzig, das wird langsam so ein kleiner Abkürzungsexkurs für Hochschulpolitik. Ja. Das Landesastentreffen, da treffen sich alle Asten in NRW mal so locker. Die haben es jetzt nach ein paar Jahren mal wieder geschafft, einen Kooperationsvertrag hinzukriegen, dass es tatsächlich einen Koordinator und eine Koordinatorin gibt, die entsprechend studentische Belange auf Landesebene vertreten. Mhm. Da war ich auch schon bei einer Anhörung dabei, nicht fürs LAT, ich war als Besucher da, wo dann Frau Isabella Albert, die von mir sehr geschätzte ehemalige Vorsitzende des AStAs der FA Aachen, zugegen war und gesprochen hat fürs Landesastentreffen. Es gibt solche Organisationsformen. Es ist aus meiner Sicht sinnvoll für eine Demokratisierung der Vertretung von studentischen Interessen, solche Wahlen dann landesweit zu machen und nicht, dass immer, ne, man kennt das, wenn sich in der EU die Regierungschefs treffen, dann treffen sich dann halt die Regierungschefs und nicht, damit sind automatisch nicht alle politischen Interessen vertreten, sondern nur die stärksten. Ja, genau. Ähnlich ist es im LAT auch. Zum Beispiel gibt es meiner Kenntnis nach, es ist leider so, dass viele dieser Studentengruppen, du hattest vorhin auf die Einladungen angesprochen, nicht einfach zu erreichen sind. Leider muss man auch sagen, sind viele Studentengruppen inzwischen One-Man-Shows. Auch das ist sehr schade und das gilt es zu beheben. Auch da denken wir, dass wir mit dem Dachverband nicht nur das Interesse steigern können, sondern auch in einer Form Unterstützung bieten können. Wir haben das im Gründungsteam gesehen. Wir haben einen ehemaligen Jurastudenten, der sehr gut zum Beispiel an unserer Satzung mitarbeiten konnte. Wir haben, ich meine, er ist sogar Informatikstudent, zumindest jemanden, der sich mit IT-Dingen, ne, das mit den Computern ganz gut auskennt, der uns eine WordPress-Instanz, ein Wiki, eine Mailingliste gebastelt hat. Das ist auch eine Art von infrastruktureller Unterstützung, die man dann Hochschulgruppen anbieten kann, damit Hochschulgruppen eben keine One-Man-Shows sind. Ne? Damit also es ist teilweise wirklich so, dass es Studierendenparlamente gibt, die theoretisch von der Stimmzahl 2 oder 3 Piraten haben könnten, nur leider sind dann 2 von den 3 kaum mehr aktiv. Mhm. Ja gut, das kennt man ja, also zumindest die studiert haben aus ihren Studierendenparlamenten, da gibt es Sachen, wo dann das Parlament gewählt ist, aber nicht viele da sind. Also ich sag mal zusammengefasst, ihr macht das mit der Strukturierung der Hochschulpolitik. Werdet ihr denn dann eine Anerkennung durch die Piratenpartei anstreben oder wollt ihr komplett frei nebenher laufen? Also generell sind solche Gruppen per Satzung müssen sie, glaube ich, sogar, damit sie diesen entsprechenden Status haben können, an den Hochschulen sowohl als auch vor dem Gesetz. Theoretisch unabhängig von einer Partei. Das heißt, wir werden auf gar keinen Fall irgendwie unsere, also eine Hochschulgruppe, die bei den CampuspiratInnen mitmacht, muss jetzt nicht CampuspiratInnen Hochschulgruppe so und so heißen, ob es jetzt, ne, und dann Stadtname einfügen, sondern wir sagen so, das ist eure Gruppe, ihr vertretet die und die Interessen. Das machen die Linken ähnlich. Mitglieder in diesem linken, wie heißt das, Campusgrün heißt das. Teilweise gibt es da Mitgliedergruppen, die eher anarchistisch sind. Es gibt da feministische Studentengruppen, die da Mitglied sind. Wir werden uns da gar nicht auf, also es muss noch nicht mal Pirat im Namen stehen. Es muss zu den Zielen und Werten, die wir als CampuspiratInnen natürlich dann demokratisch für uns ausloten werden, muss es passen. Ansonsten, wir haben versucht, leider erfolglos, vom Bundesvorstand eine Beauftragung zu bekommen, ich und Mike, die uns dann, ne, für einen armen Studenten die Kosten für die Gründung dieses Dingens und die Vernetzung im Vorfeld, zum Beispiel die Fahrt zu einer FZSMV, die dann dankenswerterweise der Landesvorstand für mich übernommen hat, um sowas über die Partei machen zu können. Das hat der Bundesvorstand ohne Ja-Stimmen leider beschieden. Wir brauchen keine offizielle Anerkennung. Wir werden natürlich auf eine Unterstützung hoffen und uns auch dafür einsetzen. Ich habe da gerade mit dem Florian Unterburger drüber gesprochen. Er fand das auch eine sehr sympathische Idee. Was daraus werden wird, das wird sich zeigen. Es ist natürlich, das ist auch ganz klar zu sagen, nicht möglich, so einen Verein nur mit Studierenden zu machen. Also derzeit ist das aktuelle Modell, wie gesagt, dadurch, dass ich mich da langsam rausziehe, kann ich da nicht den aktuellsten Stand nennen. Es gab die Idee, 2 Vereine zu gründen. Der eine tatsächlich als Verein, in dem ausschließlich Hochschulgruppen Mitglied werden können, und der andere als eine Art Förderverein, in dem jeder, ob Studierender oder Förderer oder sonst wer, Mitglied werden kann. Da sind wir natürlich auf jeden Fall auf Förderer angewiesen, auf Spenden. Das Gute daran ist, man nennt das ja immer im Marketing den Reach. Eine Hochschulgruppe hat nicht die Möglichkeit, sich Förderer zu akquirieren, um zum Beispiel Wahlkampfmaterialien, wenn eine Studierendenparlamentswahl ansteht, um sowas alles zu finanzieren. Und die haben auch nicht unbedingt das Geld, eine eigene Internetpräsenz immer zu bezahlen. Die haben meistens nicht das Know-how. Und wie gesagt, da versuchen wir dann mit Infrastruktur nachzuhelfen, sobald der Verein einmal ordentlich steht. Gut, ihr habt es gehört. Da ist viel hinter, viel Arbeit. Viel, was man gewinnen kann, halt auch für die Gruppe vor Ort. Das ist ja, ich sag mal, auch wenn sich mehrere Firmen zusammenschließen, gemeinsam Werbung zu machen und so weiter und so fort, bringt immer Synergieeffekte, solche Sachen. Geht zu dem Treffen hin, erkundigt euch. Noch habt ihr, glaube ich, 2 Wochen Zeit, den B-Kiel auch mit E-Mails zu nerven. Beziehungsweise Twitter funktioniert ja auch in Japan, habe ich mir mal sagen lassen. Benjamin, vielen Dank. Und zum einen wünsche ich eurer Gruppe viel Erfolg und dir wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg bei deinem Neustart in Japan. Dankeschön. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.